Hallo und willkommen bei meinem Podcast Flop oder Top. Heute sind wir wieder etwas international unterwegs und besuchen die spanische Musikwelt. Heute geht es um Martina Alejandra Stoessel, einer Sängerin, die bereits mit jungen Jahren berühmt geworden ist. Martina ist eine spanische Sängerin und Schauspielerin, die mit der Jugendserie Violetta ihren ersten Durchbruch hatte. Damals hatte sie nur kleine Fans, allerdings weltweit. Die Serie wurde nämlich in mehr als 15 Sprachen synchronisiert. Schon in der Serie hat man sie singen gehört und dadurch hatten bereits über 30 Produzenten Interesse, mit ihr zu arbeiten. Da sie allerdings zu der Zeit erst 17 war, konnte sie mit ihrer Karriere als Sängerin nicht anfangen. Immerhin hatte sie noch jahrelang eine Hauptrolle in einer Serie. Nachdem die Serie dann ans Ende kam und nach zahlreichen Tournees als Violetta, wollte Martina nur mit ihrem Gesang durchstarten. 2016 veröffentlichte sie mit dem Spitznamen Tini ihre erste Single Born to Shine und kurz darauf veröffentlichte sie das ganze Album. 2017 startete sie ihre erste alleinige Tour Got Me Started, denn bevor die Tour auch nur anfangen konnte, trennten sich die Wege von Tini und ihrem damaligen Freund, mit dem sie eigentlich ihre Karriere durchstarten wollte. Die ganzen Jahre stand das Disney-Universum hinter ihr, der Vertrag mit Disney lief zwar nicht mehr, trotzdem arbeiteten sie ab und zu zusammen, beispielsweise bei dem Film Violettas Zukunft, welches sie Jahre nach der Serie veröffentlicht haben. Da hat sie ihre neuesten Lieder veröffentlicht und mal wieder den großen Erfolg gefeiert. Heute steht sie nur mehr auf der Bühne, kaum mehr vor der Kamera. Sie erzählt in den Songs über ihr Leben und wie sie sich als Person durch die Reichweite verändert hat. Da fragt man sich, ob diese ganze Aufmerksamkeit einem Menschen wirklich gut tut, denn in ihren Musiktexten drückt sie deutlich aus, dass der Sprung von Violetta zu Tini für sehr viele eine Enttäuschung war und sie will, dass man sie versteht, denn wie sie mit eigenen Worten gesagt hat, ich bin nicht mehr die, die ihr kennt. Ich bin nicht mehr dieselbe. Zu diesem Satz veröffentlichte sie ein Lied, wo sie uns erzählt, dass die Menschen sich ändern und sie sich unwohl dabei fühlt, wenn die Fans ihr das direkt sagen. Allerdings hält sie das nicht auf und macht nach einer viermonatigen Pause wieder weiter und steht wieder total motiviert auf der Bühne. Das war's von Martina Alejandra Stoessel und von mir. Ich hoffe, sie verliert ihre Nerven nicht zu sehr. Also bis zum nächsten Mal.